Und wir ließen Suleiman es begreifen, und allen gaben wir Urteilskraft und Wissen. Und wir machten die Berge zusammen mit Davud dienstbar, dass sie uns preisen und auch die Vögel. Wir taten es wirklich.